Entfernung in ihren Füßen von den Pferden. Und diese Stelle, diese Länge, das heißt Tahjil, das ist diese weiße Farbe, was die Pferde an Stirn haben, an Kopf haben oder an ihren Füßen. Und das ist hier in der arabischen Sprache sozusagen, barakallahu fikum, eine Wortwendung, ein Wortwendung. Das heißt, die Leute, die Wudu gemacht haben und richtiges Wudu gemacht haben in diesem Leben, von der Nation, von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von Muslimin, sie werden am letzten Tag kommen und da wird man Licht an die Stellen, an die Orte von Wudu, was sie gemacht haben, sehen. Das wird leuchten bei ihnen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer das richtig machen kann, dann soll er das tun. Manche Gelehrten haben darunter verstanden, dass man mehr wäscht als verlangt, als was verlangt ist. Zum Beispiel, man verlangt, oder Allah hat von uns verlangt, dass wir unsere Hände waschen bis zu Ellenbogen, bis zu diesem Gelenk und einschließlich Parakalofikum des Ellenbogens. Und nicht ohne, da muss man auch einen Bogen dabei waschen. Dann, barakallahu fikum, sagen manche Gelehrten, dann sollst du weiter bis zu deinem Arm, oben bis zum Armgelenk machen, zu Schultergelenk machen. Aber barakallahu fikum, dafür gibt es keinen Beweis. Dafür gibt es keinen Beweis, außer eine Meinung von Abi Huraira, und Meinung wird nicht angenommen als Beweis in diesem Zusammenhang. Dazu haben manche gesagt, bis zu Knien wäscht man, wenn man die Füße wäscht. Das ist auch ohne Beweis, deshalb man wäscht nur, was Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. In diesem Hadith auch gibt es, barakallahu fikum, eine natürlich gute Nachricht und eine frohe Botschaft für die Muslime, alaikum salam, eine frohe Botschaft für Muslime, dass Al-Wudu, dass die Waschung, nur für diese Nation ist. Das wird eine spezielle Eigenschaft für diese Nation ist. Ja, aber die Propheten haben auch gebetet. Wie kann man das verstehen? Man kann verstehen, dass die Propheten selber Muslime waren und deshalb haben sie gebetet und Wudu gemacht wie wir. Dazu ist es wichtig, dass man richtig Wudu macht und nicht falsch. Wie manche, wenn sie zum Beispiel ihre Hände waschen, die schließen Ellenbogen nicht ein. Nicht mit ein, die waschen das nicht. Oder zum Beispiel, wenn sie die Füße waschen, dann waschen sie zwischen den Zehen nicht. Oder die waschen die Knöchel nicht. Und das ist falsch. Deshalb soll man aufpassen. Und man soll, barakallahu fikum, auch hier verstehen, es gibt großen Lohn für Wudu, wenn man das richtig gemacht hat. Und das ist, dass die Leute, die richtig Wudu gemacht haben, am letzten Tag kommen werden und sie leuchten an die Stellen, die sie gewaschen haben in ihrem Leben. Wenn man sagt, aber es gibt auch Beweise, dass die anderen Nationen gebetet haben und vielleicht auch Wudu gemacht haben. Aber wie können wir das verstehen? Dann sagen wir, bezüglich diese Licht und so weiter, das ist nur für diese Nation, dieses Al-Ghurra und Tahjil ist nur für diese Nation. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, dieses Hadith ist wichtig, das ist eine sozusagen eine erstmal frohe Botschaft von einer Seite und zweitens das beweist, wie wichtig ist, dass man Wudu richtig macht. Al-Hadith الذي بعده. وعن عائشة قالت رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. التيمم هو تقديم اليمين، التيمم هو تقديم اليمين، والترجل هو مشط الشعر، والطهور هو بارك الله فيكم الطهارة بعموم. فكان يعجبه التيمم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا بارك الله فيكم يسمى عند أهل العلم من العام المخصوص، يعني عام الأمر العام النبي يعجبه التيمم في كل شيء، إلا مثلا لما تخرج من المسجد تخرج برجلك اليسار وليس باليمين لأنه ما صار تيمم، أو لما تقضي حاجتك بيدك اليسار وليس بيدك وليس بيدك اليمين. إذن بارك الله فيكم العموم، عموم الأمور في ديننا اليمين التيمم أفضل، وأما الخصوص فهو في بعض الأفعال فتبدأ باليسار، ولكن عموما تبدأ باليمين. أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم إذا تنعل، يعني إذا لبس نعليه، إذا لبس الجوربين، إذا لبس رداءه، كل شيء يبدأ باليمين. في الترجل إذا مشط الشعر كان يبدأ بطرفه الأيمن ثم الأيسر. في الطهور في الوضوء أول شيء يأخذ الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر، وكذلك في الغسل كما قال النووي رحمه الله تعالى. وكل أمر لم يثبت فيه التياسر يعني اليسار يبقى على أصله أنه اليمين أفضل بارك الله فيكم. عائشة رضوان الله عليها هات بريشتت دي هات كزاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات إيم قفالن عليكم دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات إيم قفالن دس إيه مدغشتن زايتة أو دا مدمغشتن أنفنكت ذن إيه دي شوة أنسيت ذن Die Haare kämmt. Und wenn er sich wäscht, das wird Wudu-mäßig oder Rüssel-mäßig. Und in allen Handlungen oder in allen, alaikum salam, in allen Bereichen, was er gemacht hat. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. In diesem Hadith, barakallahu fikum, wir lernen aus diesem Hadith, dass man mit der rechten Seite in allen Handlungen anfängt. Allgemein, im Islam, Regel. Im Islam fangen wir immer mit Recht an, außer was mit Beweis zu belegen ist, dass der Prophet Muhammad s.a.w. mit der linken angefangen hat oder links angefangen hat. Zum Beispiel, der Prophet Muhammad s.a.w., als er die Moschee verlassen hat, dann hat er das mit dem linken Fuß verlassen. Zuerst, nicht mit dem rechten. Als er zum Beispiel Toilettengang gehabt hat, dann hat er seine linke Hand benutzt und nicht die rechte Hand benutzt. Und deshalb, barakallahu fikum, als er zum Beispiel seine Schuhe ausziehen wollte, der hat links angefangen, nicht rechts angefangen, salawatullahi wa salam alayhi. Beim Anziehen, recht. Beim Ausziehen, links. Das sind Beweise dafür. Aber allgemein fängt man immer mit Recht an, weil das besser ist. Und hier in diesem Hadith, bei Schuhe erstmal anziehen. Oder bei Haare. Also wenn du deine Haare in Ordnung bringst, dann fängst du erstmal rechte Seite, dann die linke Seite. Und bei Tuhur, bei Wudu, wir wissen, bei Wudu fangen wir immer mit der rechten. Und Nawawi sagt, das ist eine Regel. Das ist eine Regel in der Religion. Dass man immer mit der rechten anfängt. Rechts anfängt, außer dass wir Beweise haben, dass der Prophet Muhammad s.a.w. mit der linken oder links angefangen hat والله تعالى أعلى وأعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وفي رواية: وإذا لبستم، وإذا لبستم، يعني إذا توضعتم فابدأوا بالميامن، وإذا لبستم فابدأوا بالميامن. والحديث دليل على البداءة بالميامن عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين، وما غيرهما يعني مثل الوجه والرأس وكذا فما في تبدأ في اليمين، إنما هو واحد غسل واحد فتفعل ذلك. طبعا اختلف في وجوب هذا الأمر، اختلف في الوجوب، ولكن الصحيح بارك الله فيكم، الصحيح أن الإنسان في الوضوء يرتب الوضوء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بارك الله فيكم يبدأ بالميامن، يبدأ بالميامن. أما أن عليا بدأ باليسار، علي رضوان الله عليه أنه بدأ باليسار بالوضوء وليس باليمين، وقال: ما أبالي بشمالي بدأت أم بيميني إذا أتممت الوضوء، فهذا عند الكثير من أهل العلم حديث ضعيف منقطع. فلذلك بارك الله فيكم لا تقوم الحجة بأن يبدأ الإنسان بشماله، وإنما يبدأ الإنسان دائما بيمينه، والله تعالى على أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، بارك الله فيكم، أبو هريرة هاد بريش تدو تبخفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته ذن إيه وضوء مخت، ذن إيه وضوء مخت دن فنكت إيه دن فنكت إيه مت أيرن غيكتن. Was bedeutet mit euren rechten oder mit der rechten Seite vielleicht auch, könnte man übersetzen. Aber hier sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Plural von Recht. Das wird mit der rechten, wenn du zum Beispiel deine Hand waschen willst, dann fängst du mit der rechten, dein Fuß mit dem rechten Fuß und so weiter. Und es gibt auch eine Überlieferung, und wenn ihr euch anzieht, wenn ihr euch anzieht, dann fängt ihr auch mit Recht. Und das ist das Richtige, barakallahu fikum, in unserer Religion, dass wir mit rechts anfangen, wie in Wudu zum Beispiel, bei Händen, bei Füßen. Aber wenn wir Kopf zum Beispiel über Kopf streichen, oder wenn wir das Gesicht waschen, dann gibt es nicht, dass man bei rechts oder links anfängt, weil du das einmal machst, das wird, du kannst nicht das teilen. Aber bei Händen, du fängst immer mit der rechten, mit Füßen und so weiter. Es gibt eine Überlieferung von Ali ibn Abi Talib, dass er gesagt hat, ich kann mit rechts oder mit links anfangen. Hauptsächlich, dass ich mein Wudu richtig mache. Diese Überlieferung ist schwach. Und da kann man das nicht als Beweis nehmen, dass man mit der linken anfängt, sondern man fängt, barakallahu fikum, immer mit der rechten. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. الناصية هي منابة الشعر التي تظهر عند الإنسان على جبينه، مقدمة الشعر. وأما العمامة ما يغطي الرأس ويعم الرأس، والخفين هو ما يغطي الرجلين، وغالبا ما يطلق الخفين على الجلد، يعني إذا كان الجورب من الجلد فيطلق عليه خف ويغطي الكعبين. والحديث بارك الله فيكم دليل على أنه الذي يعني يريد أن يمسح برأسه فلا يقتصر فقط على شيء قليل من الناصية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مسح بالناصية وعلى العمامة الاثنين، الاثنين. وبارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. يعني إنسان عنده عمامة فيستطيع يمسح شوي على رأسه على ناصيته وثم على رأسه. يعني مو ضروري أنت إذا كنت تتوضأ أنك تخلع العمامة إذا عندك عمامة أو عندك غطاء على رأسك، أو مثل المرأة مثلا عندها حجاب ليس من الضروري أن تخلع حجابها عند الوضوء، ولا ويجوز لها أن تمسح. ولذلك قال ابن القيم لم يصح عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، لكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة، وكما يعني استدل بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. فذاك هذا أيضا من الأمور من أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذا الدين، بارك الله فيكم. فذلك يجوز الإنسان يمسح على العمامة إن شاء. بارك الله فيكم. حديث نمرة 42 المغيرة بن شعبة رضوان الله عليه هد بريكتت dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم وضوء gemacht hat. Dann hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sozusagen die über die Haare sozusagen die am Stirn sind. Der hat über diese Haare gestrichen und dann über sein Bedeckung, über sein Kopfbedeckung صلى الله عليه وسلم عليه über sein Imama. Und er hat auch, barakallahu fikum, über seine Socken gestrichen, salawatullahi wa salamuhu alayhi. In diesem Hadith gibt es, barakallahu fikum, den Beweis, wenn man ein Imama trägt, dann kann man über Al-Imama streichen. Du brauchst nicht unbedingt dein Imama oder deine Mütze oder die Frau zum Beispiel ihr Hijab, Kopfbedeckung wegzumachen, wenn man Wudu machen möchte. Und dazu auch, dass der Prophet Muhammad s.a.w. nicht nur ein Teil von den Haaren sozusagen über ein Teil von den Haaren gestrichen hat, sondern über Teil von Haaren und Imame zusammen. Aber allein über ein Stück von den Haaren, nein. Oder vom Kopf, der hat das nicht gemacht, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Und wenn man sieht in diesem Hadith, barakallahu fikum, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Religion erleichtert hat, indem man auch, wenn man Wudu macht, da kann man über Al-Imama, über Kopfbedeckung streichen. Da kann man auch natürlich über die Socken oder Al-Khufayn, das sind die Ledersocken, da kann man streichen und da braucht man nicht, barakallahu fikum, da braucht man nicht unbedingt die Socken oder die Bedeckung der Haare zum Beispiel abzulegen, wenn man Wudu auch machen möchte. Und natürlich unter bestimmten Bedingungen und nicht, dass man barakallahu fikum von seinem Kopf das macht. وعن جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به أخرجه النسائي وهو عند مسلم بلفظ الخبر أي أبدأوا بما بدأ الله به. بارك الله فيكم. المؤلف يريد من هذا الحديث أن الإنسان يبدأ كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فماذا قال الله سبحانه وتعالى في الوضوء؟ أول شيء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي ابدأوا هكذا في الوضوء، أي لما أنت تفعل شيء في الوضوء فتبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الصفا أبدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقط هذا المراد الآن بارك الله فيكم من الحديث، يعني الترتيب طبعا اختلف اهل العلم في مساله الترتيب، وهناك من اهل العلم من قال الترتيب في الوضوء، الترتيب في الوضوء مستحب، ولكن الصحيح ان الترتيب في الوضوء واجب، ان الترتيب في الوضوء واجب. طبعا استدل اهل العلم الذين قالوا الترتيب ليس واجبا بحديث المقدام ابن معد يكرب، وهو عند ابي داود، ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، انتبه، فغسل وجهه، غسل وجهه ويديه ثم يديه ثم تمضمض واستنشق ومسح برأسه وأذنيه. اها، احنا المضمضة والاستنشاق متى تكون؟ اول شيء قبل الوجه، ولكنه قال اول شيء بدأ بالوجه. اختلف اهل العلم في هذا الحديث، منهم من ضعفه، منهم من قال رواية شاذة، ومنهم من صححه، ولكن بارك الله فيكم مجموع الاحاديث التي اتت في الوضوء كلها تفيد الترتيب، فذلك الانسان يرتب وضوءه كما. ومنهم من خصص فقط في هذه المسألة انه لا بأس اول شيء الوجه، بعدين اليدين، وبعدين المضمضة والاستنشاق، اما غير هيك لا. ولكن الصحيح ان الموالاة والترتيب في الوضوء واجبان، وخاصة بارك الله فيكم الموالاة فهي عند اهل العلم يعني ليست فقط واجبا واما ركنا. بارك الله فيكم. ده حديث فن جابر بن عبد الله المدغن الفرنسي، ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات كذاك بتزوجلش دي في من حجمخت، في من حجمخت ده بروفيت صلى الله عليه وسلم زاكت فينكت ان وده فينكت مدين، بس الله سبحانه وتعالى انقفنن هات ان فينكت ان مدين، بس الله سبحانه وتعالى انقفنن هات. بس sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم als er bei As-Safa war, bei As-Safa Hügel, der hat gesagt, ich fange damit, was Allah سبحانه وتعالى, ich fange damit an, was Allah سبحانه وتعالى angefangen hat. Und dann hat er die Ayah gelesen, in As-Safa wal Marwa, weil man erstmal bei Safa fängt, dann bei Marwa, nicht umgekehrt. Und der Autor hier in diesem Hadith, der will uns sagen, man muss auch in Wudu so anfangen, wie Allah uns befohlen hat. Das wird nicht nach unserem Kopf, sondern wir machen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt hat. Und Allah hat uns befohlen im Koran, dass wir erstmal die Gesichter waschen. Dass wir erstmal die Gesichter waschen. Und dann die Hände und so weiter. Deshalb sagen die Gelehrten, die Reihenfolge des Wudus ist Pflicht. Es gibt andere, die gesagt haben, nein. Die haben gesagt, nein. Reihenfolge in Wudu ist beliebt und nicht Pflicht. Und die haben zwei Hadithe geholt, einmal von Ibn Abbas, was mit Sicherheit daif ist. Dass Ibn Abbas erstmal sein Gesicht, seine Hände und seine Füße gewaschen hat, dann hat er über seinen Kopf gestrichen. Aber dieses Hadith ist daif. Zweitens, es gibt ein Hadith, was in Ordnung ist, das wird was authentisch ist. Und das ist von Al-Maqdam bin Ma'di Yakrib. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Wudu gemacht und er hat seinen Mund und seine Nase gespült, nachdem er seine Hände gewaschen hat. Gesicht, Hände und dann Mund und Nase. Und hier, das bedeutet, er hat nicht die Reihenfolge. Er hat nicht die Reihenfolge gehalten. Deshalb sagen sie beliebt. Die anderen sagen nein. Entweder dieses Hadith ist daif, oder dieses Hadith ist sozusagen außer Reihe. Das ist nicht die richtige außer Reihe Hadith, das ist Schad. Deshalb sie nehmen das nicht. Oder die sagen, das ist nur im speziellen Fall, in diesem Fall. Du kannst das machen, aber nicht in allen Fällen. Und das bleibt, dass die Reihenfolge von Wudu zu halten wichtig ist. Das bleibt. Und das ist richtig, wallahu ta'ala, ala wa alam. Dazu gibt es noch eine Frage, und zwar, soll man, barakallahu fikum, die, oder muss man die Reihenfolge halten und noch dazu die Zeit des Wudus. Das wird nicht, dass man zum Beispiel jetzt die Hände wäscht und dann wartet man eine halbe Stunde und da geht man danach über Kopf streichen. Nee, sondern du musst das hintereinander machen. Hintereinander in der gleichen sozusagen Zeit. Und nicht, dass man lange Zeit zwischen den Handlungen des Wudus und Bewegungen trennt. Das darf man nicht. Und Al-Muala, das wird, dass man die Reihenfolge und dass man sofort hintereinander die Handlungen des Wudus macht, ist barakallahu fikum, beide sind Pflicht. Beide sind Pflicht. Bezüglich Al-Muala, viele Leute sagen auch, das ist nicht nur Pflicht, viele Gelehrten, Entschuldigung, sondern die sagen, das ist auch sozusagen Säule von Wudu. Du kannst nicht, und die haben einen Beweis dafür, das kommt nachher, barakallahu fikum. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه يعني أتى بالماء على المرفقين ولكن بارك الله فيكم الحديث هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف ولكن الآية واغسلوا أيديكم إلى المرافق فلذلك بارك الله فيكم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فذلك الآية واضحة والمرفق داخل بارك الله فيكم حديث نمى فيهم فطش إش ضعيف إشباخ تفضل حديث نمى فيهم فطش إشباخ der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم als er Wudu gemacht hat er hat Wasser auf seine sozusagen Ellbogen gegossen könnte man sagen Dieses Hadith ist daif, aber der Sinn ist richtig, weil der Prophet Muhammad s.a.w., als er seine Hände gewaschen hat, salawatullahi wasalamu alayhi, bis zu Ellbogen, der hat auch die Ellbogen mitgewaschen. Das wird einschließlich Ellbogen. Das letzte Hadith für heute, inshallah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وللترمذي كذلك عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وقال أحمد لا يثبت فيه شيء ولكن ثبت فيه شيء شلون ما ثبت بارك الله فيكم لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه هذا قطعة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له فضل. لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه يعني ما في صلاة بلا وضوء طبعا إلا إذا كان إنسان معذور مثلا ما في يتوضأ فيتيمم لكن هذه القاعدة الغالب العام ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه يعني الوضوء ما هو هنا معنى لا وضوء هل معناه الوضوء باطل هل معناه الوضوء ناقص هل معناه الأجر ناقص ثلاث معاني يا أخوة إذا عندنا لا النافية لا النافية هيك تسمى لا النافية إذا أتت اللا هذه على كلمة هذه قاعدة احفظوها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمانا لا وضوء إلى غير ذلك أي لا تأتي وبعدها لا النافية عفوا، وتأتي بعدها كلمة اسم، فإما يكون هنا المراد نفي يعني البطلان، يعني المراد البطلان، يعني إذا ما فعلت هذا الشيء فأمرك باطل، وهذا يفيد أمران، الأمر الأول إما الشرطية أو الركنية إذا بطل الأمر، أو كذلك يفيد الوجوب فلازم تأتي بهذا الأمر، وإلا هذا ناقص. فقول بعض أهل العلم إما نفي الصحة أو نفي الكمال، نفي الصحة أو نفي الكمال، يعني يا أما الأمر غير صحيح يصبح، أو يصبح الأمر أقل أجرا يعني مو كامل، فإذا كان غير كامل يفيد الاستحباب، وإذا كان غير صحيح يفيد بارك الله فيكم إما الشرط أو الركن أو الوجوب. فلذلك هذا الحديث لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه بارك الله فيكم يفيد إما أن تكون البسملة في أول الوضوء شرط للوضوء، أو ركن من الوضوء، أو واجب للوضوء، أو أمر مستحب، ما في غير شيء. يعني أقل ما يقال البسملة مستحبة في أول وضوء. البسملة هنا ماذا نقول؟ شو هي البسملة؟ بسم الله فقط، وليس بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لما الواحد يتوضأ يقول بسم الله أولا. إذن الحديث دليل على مشروعية التسمية في الوضوء، وكما ذكرت لا وضوء أي أنه لا يصح، واختلف أهل العلم كما ذكرنا بارك الله فيكم على أقوال كثيرة، منهم من قال فرض التسمية فرض على الذاكر وليست على الناس، منهم من قال على الذاكر والناس اللي يتذكر واللي ينسى فرض عليه يقول في أول وضوء ذلك. طبعا بارك الله فيكم، ومنهم من قال في حق الذاكر فرض، أما في حق الناس خلاص راح، يعني ما يكون عليه فرض لأنه نسي. وبارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قال لذلك الأعرابي توضأ كما أمرك الله، أي افعل كما أمرك الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، ولكن الحديث ضعيف، ولكن الأحاديث كلها تدل على مشروعية البسملة في أول الوضوء، وأقله أن يقال مستحب، وإلا الأكثر من أهل العلم على أنه واجب، وحقيقة لفظ الحديث يدل على الوجوب. طيب ليش قالوا مو واجب؟ من يقول لي؟ ولا اليوم طلبة العلم تبعنا مو موجودين؟ ها نعم ممتاز. قالوا أول شيء الآية ما في يذكر اسم الله، ثانيا حديث عثمان ما ذكر البسملة في أوله، والنبي لما علم الأعرابي الوضوء ما قال له سمي الله، ما قال له اذكر الله، وقال له توضأ كما أمرك الله، ما قال له سمي، لذلك قالوها هذا الدليل. الآخرون ردوا عليهم وقالوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم علمه حركات الوضوء، ولم يعلمه، ما قال له مثلا قول قبل الوضوء كذا، قول بعض الوضوء كذا، ولو قلنا بالذي تقولونه إذن لا ك كثير من أمور الشرع تركناها لأنها ما أتت في حديث وأتت في الآخر، وإنما الأصل عند أهل السنة والجماعة الجمع بين النصوص، الجمع بين الأدلة عموما. هذا كلام جميل، وإلا لا بارك الله فيكم كثير من الأمور تركناها. أعطيكم دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله على على العباد أو كتبهن الله على العباد. طيب وين صلاة الجمعة؟ وين تحية المسجد؟ قال له خمس صلوات للعربي، خمسة بس، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له خلاص معناته أي صلاة تانية غير الخمس ما صارت واجبة، ولو فعلنا هذا إذا أسقطنا الجمعة وأسقطنا كثير من الصلوات، لأنه العيد لهذه الأمور. ولكن الأصل الجمع بين النصوص والجمع بين الأدلة. فهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وهناك يذكر شيء آخر، فنجمع بينهم ونشوف هنا واجب. فقول العربي أنه الخمس صلوات هي أهم شيء، ولكن هذا لا يعني ما في صلوات أخرى. طيب بارك الله فيكم، بس لا تستحي حديث فوت في شنك ذاك تابع سن أبي هريرة رضي الله عنه ذاكته دبغفت محمد صلى الله عليه وسلم ذاكته كاين وضوء wenn der Name Allah subhanahu wa ta'ala bei Wudu nicht erwähnt worden ist oder vor dem Wudu nicht erwähnt worden ist. Wenn man kein Bismillah gesagt hat, heißt das. Das bedeutet kein Wudu, wenn, aber natürlich, das ist auf Deutsch jetzt kein Wudu, was ist kein Wudu? Heißt das kein gültiger Wudu? Oder Wudu ist nicht gültig? Wudu ist nicht vollkommen? Wudu ist nicht vollständig? Was ist hier? Was wird damit gemeint? Das kommen wir nachher zur Erklärung. Aber auf jeden Fall. Kein Wudu, wenn der Name Allah subhanahu wa ta'ala dabei nicht erwähnt worden ist. Das Hadith bei Ahmed und Abu Dawud und Majah. Und das ist, barakallahu fikum, sozusagen mit schwachen Überlieferungsketten. Mit schwachen Überlieferungsketten. Bei At-Tirmidhi von Sa'id ibn Zayd hat auch sowas erwähnt. Und bei ihm auch, von Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, auch so. Und Ahmed sagte, es ist, wir können in diesem Bereich oder in diesem Kapitel nicht bestätigen. Aber barakallahu fikum, das stimmt. Die Überlieferungsketten für dieses Hadith, die sind zum Teil schwach. Aber weil diese Überlieferungsketten viel sind, da kann man das, dieses Hadith besser einstufen. Und deshalb sagen die Gelehrten Hasan, und bei manchen, die sagen, das Hadith ist sahih. Und das Hadith ist hier, diese Wörter vom Prophet Muhammad s.a.w., das sind, barakallahu fikum, ein Teil. Weil das Hadith so ist, barakallahu fikum, la salata li man la wudu'a lah, kein Gebet, wenn kein Wudu gemacht worden ist. Das Gebet ist nicht gültig, wenn man ohne Wudu beten will. Außer, dass man natürlich, barakallahu fikum, eine Entschuldigung oder einen Grund hat. Und kein Wudu, wenn der Name Allah subhanahu wa ta'ala dabei nicht erwähnt wird. Es gibt natürlich, barakallahu fikum, noch ein Hadith: wenn du Wudu machst, dann musst du den Namen Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Aber dieses Hadith, barakallahu fikum, ist schwach. Auf jeden Fall, was bedeutet dieses Hadith? Eine Regel: Wenn wir eine Verneinung haben, wenn der Prophet sagt, kein Wudu, was bedeutet oder kein Iman, kein Salah? Das heißt, entweder, pass auf, entweder heißt das, das Gebet ist ungültig geworden oder Wudu ungültig und so weiter, oder das heißt, das ist nicht vollständig oder vollkommen, oder drittens, das heißt, der Lohn ist nicht vollständig. Entweder Lohn oder Handlung nicht vollständig. Was ist in diesem Hadith? Bevor wir zu diesem Hadith zurückkommen. Was bedeutet, dass der Prophet sagt, es gibt kein oder es gibt kein. Es ist kein Wudu. Es ist kein Gebet und so weiter. Das heißt, entweder ist die Handlung Säule oder Voraussetzung oder barakallahu fikum Pflicht oder viertens beliebt. Das wird, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn du den Namen Allahs nicht erwähnst, dann hast du kein Wudu. Dann hast du kein Wudu. Das heißt, entweder Wudu ist für, was haben wir gesagt? Ja, dann heißt das so. Entweder ist erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala Säule von Wudu, Voraussetzung für Al-Wudu, Pflicht für Wudu oder beliebte Handlung vor dem Wudu. Das sind vier. Wie können wir bestätigen, was hier gemeint wird? Da muss man die Beweise forschen und dann kann man sagen, aha, das ist so. Aber mindestens sagt man hier, diese Überlieferung ist der Beweis, dass man am Anfang des Wudu'es Bismillah sagt. Und das gehört zur Religion. Nicht Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sagst du nur beim Koran lesen oder beim Brief schreiben. Bei Essen, bei Trinken, bei Wudu, bei so, nur Bismillah. Bismillah im Namen Allahs. Die Überlieferung, wenn du den Namen Allahs nicht erwähnt hast, dann hast du kein Wudu. Wenn man Barakallahu fikum dann so nimmt, einfach so nimmt, nicht detailliert, dann wird man sofort sagen, Wudu ist nicht gültig oder Wudu ist ungültig, wenn du Bismillah nicht gesagt hast am Anfang. Aber hier Barakallahu fikum können wir das nicht so einfach sagen, weil wir die Überlieferungen und die Beweise kombinieren müssen und wir müssen alle anwenden. Und deshalb sagen die Gelehrten, erwähnen Allahs, Bismillah zu sagen, ist Pflicht beim Wudu. Pflicht. Aber die können nicht sagen Säule oder Bedingung. Obwohl, manche haben gesagt Bedingung, Voraussetzung. Und manche haben gesagt Säule. Aber Säule ist das nicht. Weil wenn das Säule gewesen wäre, dann hätte Allah es uns auch im Koran erwähnt. Oder der Prophet Muhammad s.a.w. hat es jedes Mal erwähnen müssen. Und Voraussetzung könnte man auch das nicht sagen. Aber mindestens ist es Pflicht oder beliebt. Mindestens ist es Pflicht oder beliebt. Die Gelehrten, die sagen Pflicht, die nehmen dieses Hadith als Beweis. Aber und die anderen, die sagen, das ist nicht Pflicht, die sagen, der Prophet Muhammad s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran das nicht erklärt, dass wir Allah erwähnen beim Wudu. Zweitens, sie sagen, Hadith von Uthman. Als Uthman radhiyallahu alayhi al-Wudu erklärt hat, er hat nicht gesagt Bismillah. Und der Prophet hat doch einen Bedouinen gesagt, mach Wudu, wie Allah dir befohlen hat. Aber er hat ihm nicht gesagt, erwähne Allah am Anfang. Und von hier haben diese Gelehrten gesagt, ja, das ist beliebt. Und das klingt gut. Aber die anderen Gelehrten haben gesagt, wenn wir dies anwenden, was ihr sagt, dann werden wir viele Handlungen abschreiben. Aber wir kombinieren. Und diese Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist klar, dass Wudu nicht vollständig ist, wenn man Bismillah nicht gesagt hat. Nicht der Lohn ist nicht vollständig. Der Lohn ist nicht vollständig, heißt beliebt. Aber die Handlung ist nicht vollständig, das heißt Pflicht. Und deshalb, Wallahu ta'ala ala wa alam barakallahu fikum, erwähnen, Allah subhanahu wa ta'ala am Anfang des Wudu'is ist Pflicht. Man sagt Bismillah. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Und wenn man sagt, nein, beliebt, okay. Aber, barakallahu fikum, ich meine, wir wissen, dass der Prophet Muhammad s.a.w. fast in jeder Sache, was er gemacht hat oder Handlung, Allah erwähnt hat. Und Wudu ist eine gute Handlung. Wallahu ta'ala. Es gibt natürlich Beweise, die klar sind, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, wenn du Wudu machst, dann sagst du Bismillah. Aber manche sind schwach, wie ich erwähnt habe, was Imam Ahmed gesagt hat, und manche nicht. Wallahu ta'ala wa a'lam. Somit, barakallahu fikum, sind wir zu Ende, inshallah, gekommen. Al-Hadith al-Awwal kan Hadith, inna ummati yatuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athar al-wudu' fi mustada'an yutila ghurratahu falyaf'al. Das erste Hadith, meine Umma, die kommen am letzten Tag ghurran muhajjalin. Das wird, wir haben erklärt, was bedeutet ghurran muhajjalin. Von den, aus den Spuren von Wudu', wer sein Ghurra verlängern kann, oder barakallahu fikum sozusagen mehr machen kann, dann soll er das tun. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Zweitens, barakallahu fikum, kann Rasulullah s.a.w. يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat das gemacht in allen seinen Handlungen, salawatullahi wa salamu alayhi, mit der rechten anzufangen, mit Schuhe anziehen, mit Haare kämmen und mit auch waschen. Abu Huraira radhiyallahu alayhi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت ابو هريره عفوا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. Abu Huraira hat berichtet, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, wenn ihr Wudu macht, dann fängt mit euren rechten Seiten. المغيرة بن شعبة رضوان الله عليه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. المغيرة بن شعبة berichtet, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم وضوء gemacht hat, dann hat die بارك الله فيكم anfangs Haare auf seinen Kopf erstmal gestrichen, über diese Haare gestrichen und dann über sein Imama صلوات الله وسلامه عليه und über seine Socken oder Al-Khuffayn. Al-Hadith الذي بعده, Jabir ibn Abdullah رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. Jabir hat berichtet, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم während Al-Hajj, der war bei As-Safa صلوات الله وسلامه عليه, er sagte, fängt damit an, womit Allah subhanahu wa ta'ala angefangen hat. Al-Hadith 44 von Jabir, auch nochmal, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقي. Al-Hadith ضعيف. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, als er Wudu gemacht hat, der hat das Wasser, viel Wasser auf seine Ellbogen geholt, oder sozusagen gegossen. Das Hadith ist ضعيف, aber der Sinn ist richtig und das ist natürlich eine Pflicht, die Ellenbogen einschließen beim Wudu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم لا يذكر اسم الله عليه. كان der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, wenn man den Namen Allah subhanahu wa ta'ala beim Wudu nicht erwähnt hat, dann hat man kein Wudu. Und wir haben erklärt, was das bedeutet. Mindestens ist das beliebt, man zu erwähnen, Allah subhanahu wa ta'ala Namen zu erwähnen beim Wudu. Oder mindestens, barakallahu fikum, ist das Pflicht. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ma'an nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taslima kathira. Es bleiben, barakallahu fikum, vier